Was zu sagen auf den Tisch, was dahin kommt, wird gekaut und geschluckt und verdaut. Hängt ein Bild von einem Band, das uns mal verband an der Wand. Und ein Rand um meine Augen müsst ihr sagen, dass ich nicht mehr weiter kann. Dass ein weiteres Glas mich nicht mehr weiterbringt, dass ich hier aufgebe und mich zurückziehe. Gedacht, bin bei dir gesessen, in Gedanken alles schon vermessen, meinen Schrank gestellt. Hier müsste man vielleicht mal streichen und das Sofa weichen und da hinten meine Bücher hin. Und der Vorhang macht doch keinen Sinn, kann doch eh keiner hier reingucken. Irgendwann zwischen Tagen hab ich dich verloren. Irgendwann zwischen den Tagen, irgendwo verloren. Bank mit Blick zu deiner Tür gesessen, hab auf dich gewartet, in den August hinausgestarrt, war alles voll von Sommer und von Liebe. Hab dich schon von weitem kommen sehen, dass ihr zu zweit wart, konnte ich nicht verstehen, bis heute nicht, ich will dich nie mehr wiedersehen. Irgendwann zwischen den Tagen hab ich dich verloren. Irgendwann zwischen den Tagen.